letztes Mal bei dem Vortrag von Rolf Pohl ging es ja, militarisierte Männlichkeit war das Thema, um zweifellos kollektiv organisierte Gewaltformen. Ne, der Obertitel oder das, worum, was die Klammer dieser ganzen Vorträge bildet, ist ja Gewalt. So, letztes Mal war es eindeutig eine kollektive Gewalt vom Krieg, Militär etc. Bei dem heutigen Thema School Shootings, also Amokläufe von Schülern an ihren Schulen, ist das sicherlich weniger eindeutig. Gibt es da überhaupt eine kollektive Dimension, eine gesellschaftliche Dimension? Sind es nicht Taten von völlig einzelnen Individuen? Darum wird es sich heute Abend ein Stück weit drehen. Also es wird um die Frage zentral gehen, inwiefern School Shootings ja eine soziale Dimension haben, eine gesellschaftliche Dimension. School Shootings erscheinen in der öffentlichen Wahrnehmung erstmal ja als Einbruch eines gänzlich fremden, unverständlichen, manchmal vielleicht auch faszinierenden, es wird zumindest sehr intensiv darüber berichtet, da scheint ja eine Faszination durch, faszinierenden Bösen ja in die idyllische Welt der Kleinstädte, an deren Gymnasien und Realschulen sie stattfinden. Die jugendlichen Täter, so sind massenmediale Interpretationen dann häufig, seien psychisch abnormal, seien krank, gestört, eventuell haben sie zu viel gewalthaltige Computerspiele konsumiert, satanistische Metalmusik wird öfter genannt. Wir kennen ja diese Interpretationen alle. Und dieser ja sehr individualisierten Auffassung und dieser Auffassung, die School Shootings als etwas gänzlich Fremdes, von der Gesellschaft losgelöstes interpretiert, will ich heute Abend die will ich ein bisschen kritisch hinterfragen und was dagegen setzen. Dazu werde ich erstmal kurz vorstellen, was School Shootings überhaupt sind. So, die meisten werden sicherlich sich das denken können, aber auch mit ein paar Zahlen will ich das nochmal darlegen. Und anschließend einige Überlegungen aus der psychoanalytischen Sozialpsychologie entfalten, wie man vielleicht klüger über School Shootings nachdenken kann, jenseits von so einer gänzlich Fremdvorstellung. Dann zum Abschluss habe ich vor, noch den Schoolshooter von Emstetten, Sebastian Bosse, genauer vorzustellen anhand seiner Tagebucheinträge. An seinem Fall kann dann vielleicht das vorher eher abstrakt ausgeführte ein bisschen anschaulicher werden, verdeutlicht werden. Ich werde so ungefähr eine Dreiviertelstunde reden und anschließend haben wir dann viel Zeit noch für Diskussionen. Die Veranstaltung ist ja insgesamt auf 2 Stunden ausgelegt. Ich hoffe dann auf rege Nachfragen, Kritiken, Diskussionsbeiträge. Ja, doch zunächst, was sind School Shootings überhaupt? School Shootings sind keine spontanen Ausbrüche, wie sich manchmal vorgestellt wird. Weder Opfer noch Tatortwahl sind zufällig. Es sind keine Beziehungstaten, keine Affekttaten, sondern es sind lange, minutiös geplante, oft sehr sorgfältig inszenierte, bis in Kleinigkeiten der Kleidung hinein inszenierte Morde, die Lehrkräfte und Mitschülerinnen und Mitschüler als Repräsentantinnen des sozialen Systems Schule treffen sollen. School Shootings, ob das jetzt klappt. So, School Shootings tauchten erstmals in den 1970er Jahren auf. Seitdem fanden weltweit über 100 dieser ja, versuchten oder stattgefundenen Amokläufe statt. Das ist einfach mal eine annäherungsweise Darstellung des zeitlichen Verlaufs. Man merkt Anfang der 90er, Mitte der 90er einen steilen Anstieg. Der hat sich so nicht fortgesetzt. Manchmal gibt es ja so dieses kulturpessimistische Bild, School Shootings werden immer mehr, in der Zukunft wird jeder Schüler Amok laufen oder so. Derzeit ist aber keine Zunahme mehr zu verzeichnen, sondern eher eine Etablierung mit mehreren Fällen pro Jahr. School Shootings sind damit nach wie vor natürlich extrem seltene Ereignisse. Ein Autor hat mal ausgerechnet, dass statistisch gesehen in Deutschland an jeder Schule alle 200.000 Jahre ein School Shooting stattfindet. Also sie sind natürlich extrem selten, doch gibt es ganz im Gegensatz dazu eine sehr hohe Präsenz ihrer Darstellung in den Massenmedien. Und das finde ich dann eigentlich das zentral Wichtigere, in jugendlichen Fantasien spielen sie anscheinend eine nicht unerhebliche Rolle, was sich daran zeigt, dass auf jedes reale School Shooting viele hundert mehr oder weniger als Scherz Angedrohte kommen. Also es gibt sehr viele Androhungen von School Shootings, vor allem immer wenn eins stattgefunden hat. Dann finden sich danach auf den Schultoiletten Ankündigungen, am so und so vielten laufe ich hier amok, oder auch Anrufe bei den Schulleitungen etc. Also es scheint etwas zu sein, was die jugendlichen Fantasien sehr stark beschäftigt, was sehr präsent ist. Die Täter haben meist durchschnittliche bis sehr gute schulische Leistungen. Es sind in der Regel keine Schulversager, wie man sich manchmal vorstellt, stehen in der Hierarchie ihrer Peer Group, aber oftmals ziemlich weit unten und sind häufig, aber nicht immer, man kann da sehr wenig verallgemeinern, introvertierte Einzelgänger. Sie sind im Ganzen eher unauffällige Schüler und keineswegs schon zuvor durch aggressive Taten aufgefallen. Die Kriminologin Britta Wannenberg hat das mal in einem Interview so beschrieben, dass Cool-Shooter vor ihrer Tat, Zitat, nicht die Schläger auf dem Schulhof und die aggressiven Typen gewesen seien, sondern meist stille, zurückgezogene, sehr empfindliche Jungs, die Probleme mit Gleichaltrigen und mit Mädchen haben. So. Also es handelt sich nicht um vorher schon auffällige, durch abweichendes Verhalten oder so auffällige Jugendliche. Auffällig dagegen und oft beschrieben ist die Stilbildung der Cool-Shooter. In Tatkleidung, hatte ich schon angedeutet, in Inszenierung ihrer Taten, orientieren sie sich an ja, massenmedial vermittelten Vorbildern früherer School-Shootings, aber auch an kulturell anerkannten Männlichkeitsentwürfen, da wären wir dann beim letzten Thema, dem Thema der letzten Sitzung, wie den Elitesoldaten und Kriegern in Ego-Shootern, Spielfilmen und Nachrichten. Ich habe hier ein Bild von Eric Harris und Dylan Klebold, das sind die School-Shooter in Columbine gewesen. Sie kennen sicherlich diesen Film Bowling for Columbine. So das ja, wird oft so als das erste richtige School-Shooting oder aktuelle School-Shooting gehandelt. Das ist eine Selbstdarstellung aus einem Video, was sie gedreht haben, Hitman for Hire, wo sie sich halt mit ihren langen Trenchcoats, ja, Assoziationen an Westernhelden, Matrix, den Film, etc. wecken. Solche Assoziationen an ja, kulturell zur Verfügung gestellte Role Models oder Modelle, Männlichkeitsmodelle, findet sich in den Selbstdarstellungen sehr viel. Ja, insbesondere das Cool Shooting an der Columbine High School in Littleton wirkte hier beispielgebend. Im Internet, da habe ich viel recherchiert, finden sich zahlreiche Webseiten und Foren, die sich intensiv mit diesem Cool Shooting beschäftigen. Das kann man jetzt, glaube ich, nicht lesen, muss man auch nicht unbedingt. Das ist eine Website, wekillemall.org, also wekillemall.org, WKEA. Das ist für Deutschland eine recht zentrale, aber es gibt auch zahlreiche andere. Hier habe ich noch Rap and Vodka Forever in Our Heart. Rap und Vodka sind die Spitznamen von Eric Harris und Dylan Klebold. Also so eine Hommage an die School-Shooter von Littleton. Sowas findet sich zahlreich auf solchen Webseiten. Ach, hier ist nochmal eine andere, www.dylankleebold.net. Und genau, auf solchen Seiten finden sich dann auch ja Fanutensilien fast, wie T-Shirts. Rapvolution, dazu komme ich noch, wird von Rap und Wodka halt als Beschreibung in einer School-Shooter-Bewegung, einer imaginären School-Shooter-Bewegung genommen. Da komme ich aber noch zu. Ja, oder halt andere T-Shirt, Wodka's Girl, Raps Girl, Amoklauf, Fragezeichen und so weiter. Das unterste Resistant X ist der Spitzname von Sebastian Bosse, auf den ich noch komme. Ja, Abschiedsvideos der Täter finden sich auf YouTube, also hier ein Remember-Video mit so verschiedenen School-Shootern. Also hier haben wir zum Beispiel Sebastian Bosse, zu dem ich gleich noch komme. Genau, die Haltung der Macherinnen und Nutzerinnen solcher Seiten ist oft geprägt durch stark identifikatorische Züge. Gut, das kann man jetzt wahrscheinlich nicht lesen, aber es finden sich zahlreiche Foreneinträge, die in so einem Duktus gehalten sind. Du hast ausgedrückt, also angesprochen sind School-Shooter, du hast ausgedrückt, was ich fühle, wie schade, dass du tot bist und so. Also hier, hallo Eric, heute wäre dein 25. Geburtstag, es macht mich jedes Mal wieder traurig, wenn ich deine Fotos anschaue, dass du nicht mehr unter uns weilst. Ich hätte dir so viel zu erzählen, manchmal fallen mir im Leben bestimmte Sachen oder Situationen auf, wo ich schmunzeln muss und denke, was hättest du wohl gedacht, ich bewundere dich dafür und so weiter. Da habe ich hier einfach so ein paar verschiedene. Ich kann Bastian Bosse nur zu gut verstehen, die Gesellschaft heute ist einfach total am Arsch, Killerspiele haben damit auf jeden Fall nichts zu tun. Basti ist für uns alle zum Held geworden und so weiter. Das sollte man nicht unterschätzen. Also da gibt es wirklich eine. Achso, da sind wir noch nicht. Da gibt es eine ganze Menge solcher Seiten. Die Beiträger zu solchen Seiten sehen sich zum Teil, hatte ich eben angedeutet, schon ja als Angehörige fast einer Bewegung, die manchmal als Revolution in diesem Zusammenhang bezeichnet wird, also wie Revolution, nur mit Rap und Wodka, den Spitznamen der Columbine-Attentäter. Christoph Schumelder, der eine dieser Webseiten wie KillemAll.org betreibt, also ist der Betreiber dieser Website, der hat auch ein Buch rausgegeben, nach dem Amoklauf von Bastian Bosse, in dem er sehr affirmativ, also sehr zustimmend, sehr empathisch, dessen Tagebucheinträge dokumentiert hat. Das Buch ist ziemlich verdienstvoll, weil dadurch hat man gut dokumentiert die ganzen Beiträge. Der charakterisiert die Intention der Revolution so. Das ist alles ein Zitat aus seinem Buch. Der Schumelder, das ist vielleicht noch wichtig, der sieht sich nach wie vor, so stellt er sich da als Teil dieser Bewegung, als gewaltfreier Anhänger der Revolution. So stellt er sich selbst dar. Und der schreibt, es geht im Grunde darum, dass die Leute, die an Schulen schlecht behandelt werden, nun zurückschlagen. Eric und Dylan sind sozusagen die Urheber, die all dies ins Rollen gebracht haben. We'll start a fucking revolution, wie sie bekannt gaben. Die meisten Täter stellen einen weiteren Teil der sogenannten Revolution dar. Jedes Mal, wenn einer von ihnen das letzte Mal eine Schule betritt, wird mindestens ein Toter dabei herauskommen. Es sollte die Leute wachrütteln und zeigen, dass dies nicht mehr so weitergehen kann. Wenn man jeden Tag als Dreck behandelt wird, fühlt man sich irgendwann auch so. Bis plötzlich der Tag da ist, an dem man nichts mehr zu verlieren hat und nur einen Ausweg sieht, Rache. Das ist gemeint mit der Selbstinszenierung von Schoolshootern als Rächer der Ausgegrenzten, der in der Schule Gemobbten etc. Die Stilbildung der Schoolshooter und der internetvermittelte Austausch untereinander, hatte ich eben einige Beispiele an der Tafel, er lässt den Ablauf von Schoolshootings als ja, einem kulturellen Skript folgend erscheinen. Kulturelles Skript ist ein Begriff von Robert Brumme, einem Soziologen. Ein kulturelles Skript beschreibt, Zitat, eine Art Handlungsanleitung, welche Situationen definiert, die Akteure benennt und ihr Handeln zu einem Plot ordnet. Es ist eine Konzeptualisierung von Verstehens- und Verhaltensanweisungen. Also die Idee ist, dass durch diese Stilbildung, über diese Nachahmung vorheriger Schoolshooter, durch den übers Internet laufenden Austausch untereinander, was zieht man an? Also in diesen Foren finden sich wirklich solche Diskussionen, was zieht man am besten an? Was würdest du anziehen, wenn du ein Schoolshooting machen würdest? Welche Waffen soll man benutzen? Kann man ein Schoolshooting machen, wenn man keine Pistolen hat? Und so weiter, dass sich dadurch so etwas wie ja, ein kulturelles Skript herausbildet, ein Muster, wie ein Schoolshooting aussieht, wie das zu denken ist, wie das abläuft. Die sozialpsychologisch interessante Frage ist jetzt natürlich, welche psychosozialen, welche affektiven Konflikte unterliegen diesem Skript. Dazu muss ich ein klein bisschen ausholen. Es gibt, das ist mein Ausgangspunkt, eine mittelschichtstypische. Ich hatte vorhin angedeutet, das soziale Milieu, aus dem Schoolshooter stammen, lässt sich als Mittelschichtsmilieu beschreiben. Es gibt keine Schoolshootings an Hauptschulen zum Beispiel. Es sind nicht Schulversager, die nach der Schule keine Möglichkeiten von Ausbildung oder so hätten. Die Familien sind in der Regel recht unauffällig, mittelschichts. Es gibt eine mittelschichtstypische psychische Spannung zwischen der allgegenwärtigen Forderung bzw. auch dem Versprechen nach Selbstverwirklichung einerseits. Ne, Selbstverwirklichung ist ein hoher Wert, mach dein Ding, verwirkliche dich selbst einerseits und andererseits aber dem unvermeidlichen Erleben wiederholten Versagens. Jeder macht Erfahrungen von Scheitern, von etwas nicht schaffen etc. Im Schoolshooting artikulieren sich so meine These, der angereizte, aber nicht befriedigte Narzissmus, also dieser Selbstverwirklichungswunsch, die Angst vor dem Versagen und die ziellose Wut, die dieses hervorruft. Schoolshooter wandeln die Erfahrung des Scheiterns nicht, wie das weit verbreitetste Muster, in eine depressive Selbstanklage. Also die Verbreitung depressiver Symptome ist ja viel diskutiert, dieses gleichzeitig macht dein Ding, aber wenn du scheiterst, bist du noch selbst schuld, kann depressiv verarbeitet werden. School-Shooter wandeln diese Erfahrung des Scheiterns halt nicht depressiv oder nicht nur. Also fast alle School-Shooter weisen auch depressive Symptomatiken auf. Also da gibt es Untersuchungen, psychiatrische Untersuchungen von verhinderten School-Shootern, die dann psychiatrisch diagnostiziert wurden. Aber vordringlich nicht depressiv, sondern sondern drehen den Spieß um und bezichtigen die anderen, sie ungerechtfertigterweise zu missachten, auszugrenzen und für ihr Versagen zuständig zu sein. Auch emanzipatorische soziale Bewegungen leben von solchem Spießumkehren, von solchen typischen jugendlichen Affekten des sich nichts gefallen lassen wollens. Der hannoversche Sozialpsychologe Peter Brückner sah gerade in der unreifen, provokanten Äußerung im Autoritätsprotest von Schülerinnen und Studentinnen das kreative Medium gesellschaftlicher Veränderung. Zumindest dann, das ist wichtig, wenn die rebellischen die emanzipatorischen Bewegungen den Affekten einen vernünftigen Artikulationsrahmen bieten, der sie nicht dem blinden Ausagieren überlässt. Die provokante Spontanität bedarf der begrifflichen Reflexion, also der Einbettung in Überlegungen darüber, was läuft eigentlich in der Gesellschaft schief, um die Aggression nicht gegen realitätsunangemessen bestimmte Ersatzobjekte zu richten. Der Gefängnispsychologe Götz Eisenberg, der hat einige sehr wichtige zentrale Bücher, wie ich finde, zum Thema School-Shooting geschrieben, folgt diesem Gedanken. Ein Zitat von Eisenberg. Früher, heißt es im Vorwort Sartres, zu Paul Nitzans Roman Aden, sagten aufmüpfige oder auch nur unglückliche Bürgerkinder plötzlich Scheiße zu ihren Eltern, erhoben sich vom Mittagstisch und verließen das Haus und gingen mit Sack und Pack zur Linken. Dort fand ihr diffuses Unbehagen seine Begriffe und strategische Kodierung. Was aber, wenn es gar keine radikale Linke gibt, auf deren Seite man sich schlagen kann? Dann eignen sich entweder die Rechten den ganzen Rohstoff von rebellischen Energien und Leidenserfahrungen an, um ihn für ihre Ziele nach rückwärts in Gang zu setzen, oder er bleibt brach liegen. Die Aggression wird nicht sozialisiert und büßt deswegen die Rationalität ihres Ausdrucks ein. Sie ist und bleibt roh. Zitat Ende. Das weitgehende Fehlen linker, jugendkultureller Bewegungen und Milieus, insbesondere in den Kleinstädten, es ist auffällig, dass School-Shootings fast ausschließlich in Kleinstädten stattfinden. Es gibt keine School-Shootings in Dörfern mit 100 Einwohnern, es gibt auch keine School-Shootings, in Deutschland zumindest bisher nicht, in Großstädten. So, sondern es sind eigentlich immer Kleinstädte, so wie Emstetten, Winden, Erfurt. Das weitgehende Fehlen jugendkultureller Bewegungen etc. in den Kleinstädten bedinge, so Eisenberg, die Kargheit des Nährbodens auf dem School-Shootings gedeihen. Sein Antriebsleben bleibt roh und unreflektiert. Was heißt dies nun für die Frage nach der individuellen oder gesellschaftlichen Verantwortung für die School-Shootings? Dazu will ich kurz drei Ansätze zur Beantwortung dieser Frage miteinander vergleichen. Götz Eisenberg, Peter Langmann und Benjamin Faust. Das sind alles drei zurzeit viel diskutierte Autoren, die zu dem Thema geschrieben haben. Eisenberg, den ich ja eben schon erwähnt hatte, nimmt an, dass die späteren School-Shooter in ihrer frühen Kindheit, Erziehungserfahrungen machen mussten, die von Kälte und fehlendem Einfühlungsvermögen geprägt gewesen seien. Eine eigenständige Identität zu bilden, sei ihnen aufgrund der dadurch bedingten Frühstörung unmöglich gewesen und sie suchten in ihrem weiteren Leben die Gewalt zur Selbstbehauptung. Eisenberg diagnostiziert also eine Persönlichkeitsstörung aufgrund, und das ist für seine Argumentation sehr zentral, aufgrund einer weit verbreiteten, fast normalen Erziehung. Also bei Eisenberg ist der Clou der Argumentation die Annahme, dass so eine kalte, empathielose Erziehung typisch ist für die derzeitigen gesellschaftlichen Zustände. Er leitet das auch gesellschaftstheoretisch her, sodass von daher School-Shooter zwar einerseits pathologisiert werden ein Stück, diese Pathologie aber eine für die Gesellschaft normale oder typische ist. Der Psychiater Peter Langmann, rückt die School-Shooter dagegen weit weg von jeder Normalität oder gesellschaftlichen Bedingtheit. Er schreibt, Zitat, es sind einfach keine normalen Jugendlichen, es sind Jugendliche mit schweren psychischen Störungen. Zitat Ende. Die School-Shootings hätten ihre Ursachen in individuellen psychischen Erkrankungen. Langman unterscheidet dabei verschiedene Kategorien, psychotisch, also narzisstische Persönlichkeitsstörungen, verschiedenste, aber allen gemeinsam seien paranoide, schizoide und narzisstische Persönlichkeitsmerkmale. In einer weiten Bandbreite, das stellt er fest, von nur punktuellem Realitätsverlust bis hin zu manifesten Schizophrenien. Also in seinem Bild sind Schoolshooter, haben massive Persönlichkeitsstörungen. Die sind bei ihm auch nicht erziehungsbedingt oder so, sondern erstmal nur individuell. Nach den Gründen fragt er gar nicht weiter. Die teilweise manifeste Schizophrenie auslösen, teilweise aber auch nur punktuell, nur in einzelnen Situationen, zum Beispiel eine Paranoia, dann zum Ausdruck kommt. Bezüglich der Genese der Erkrankungen und deren Verbindung zu den Taten verweist Langmann lediglich auf, Zitat, eine komplexe Mischung aus genetischen Anlagen, familiärer Umwelt, Persönlichkeitsstrukturen, psychiatrischen Symptomen und Peer-Beziehungen. Zitat Ende. Das erklärt relativ wenig, weil es einfach eine unverbundene Aufzählung ist. Der Sozialwissenschaftler Benjamin Faust beschreibt dagegen keine Erziehungsstile wie Eisenberg, auch keine psychischen Erkrankungen als Grund für die School-Shootings, sondern, Zitat, schwerwiegende Erfahrungen der Niederlage und des Verlusts, die ihr Selbstwertgefühl stark in Mitleidenschaft ziehen und zu tiefen Depressionen führen. Auf diese Depressionen werde dann mit einem kompensatorischen Narzissmus, also einer Selbsterhöhung, teilweise, das werden wir dann bei Bastian Bosse sehen, der spricht von sich selbst als Gott, I was God-like, also einer großartigen narzisstischen Selbsterhöhung, die eine kompensatorische Funktion hat, um die schweren Erfahrungen von Kränkungen, von Mobbing auszugleichen. Zitat Faust, so gut wie alle School-Shooter sind über einen längeren Zeitraum hinweg verbalen und psychischen Attacken ihrer Mitschüler ausgesetzt, was sich an ihrer Positionierung am unteren Ende der sozialen Pyramide ausdrückt. Ihre Tat ist ein Schrei nach Aufmerksamkeit und Beachtung. Zitat Ende. Die späteren School-Shooter seien demnach also tatsächlich intensiv ausgegrenzt und gekränkt worden. Das überzeugt mich nicht ganz. Faust verbleibt bei seiner Betrachtung meines Erachtens, wir können dann hinterher drüber diskutieren, oftmals zu sehr der Binnenperspektive der Täter verhaftet, wie sie sich zum Beispiel in solchen Zitaten dann äußert, die sich halt regelmäßig in ihren Tagebüchern und Abschiedsvideos als Mobbingopfer darstellen. Ja, wie wir ja auch schon hier gesehen hatten. Langman hat demgegenüber meines Erachtens überzeugend dargelegt, dass School-Shootings meist kein extremes Mobbing in der Schule vorausging. Es handelte sich bei den Taten vielmehr um eine, so schreibt er, Überreaktion auf normale Peer-Erfahrungen. Britta Bannenberg, die ich ja auch schon angesprochen hatte, spitzt dies zu. Zitat, das heißt eine vereinfachte Schuld- und Ursachenzuschreibung nach dem Motto, das Opfer wurde zum Täter, ist verfehlt. Die Vorstellung, so musste es irgendwann kommen. Der ständig von Gleichaltrigen und Lehrern Gedemütigte musste irgendwann zum Täter werden und seine jahrelang aufgestauten Rachefantasien umsetzen, ist falsch. Zitat Ende. Auch wenn ich Bannenberg in vielen nicht zustimme und Langman sowieso nicht, denke ich, ist da trotzdem etwas Überlegenswertes dran, weil diese Vorstellung, es handelt sich um Mobbingopfer, die so schwer gekränkt sind, dass ihnen quasi gar nichts anderes mehr übrig bleibt, als da jetzt einen Narzissmus dagegen zu setzen und sich hinterher blutig zu rächen, suggeriert eine Zwangsläufigkeit oder ja fast einen deterministischen Verlauf, wo der Freiheitsspielraum der Täter sehr wenig eine Rolle spielt. Eine sozialpsychologische Alternative, die ich jetzt kurz vorstellen will, bevor ich dann zu Sebastian Bosse komme. Eine sozialpsychologische Alternative zur Annahme frühkindlicher Festschreibungen durch Erziehungsstile, außergewöhnlicher Mobbingerfahrungen oder gar erblicher Veranlagungen, wie es bei Langmann ja anklingt, wenn er von genetischen Anlagen spricht. Eine Alternative dazu bietet meines Erachtens die Beschreibung, eine typisch psychoanalytisch-sozialpsychologische Beschreibung davon, wie Erlebnismuster, Erlebtes, zum Beispiel Kränkungserfahrungen, im Laufe des Lebens immer wieder nachträglich neu gedeutet werden, umgeschrieben werden und so zu neuen handlungsleitenden Erfahrungen geschaltet werden. Der Mensch entwirft sich demnach immer wieder neu wenn auch nicht immer reflexiv. In der Regel ist das nicht reflexiv, also bewusst, sondern findet über unbewusste Prozesse statt. Das kulturelle Script-School-Shooting, um da jetzt den Bogen zu schlagen, lässt sich aus dieser Perspektive als Angebot für eine Jugendliche, für eine Adoleszente Umschrift von normalen Erlebnissen der narzisstischen Kränkung interpretieren. Langman hat aus einer psychiatrisch-diagnostischen Perspektive paranoide, schizoide und narzisstische Persönlichkeitsstörungen als regelmäßig aufzufindende Symptomatik bei Schoolshootern beschrieben. M. Langman hat seine Studien gemacht, auch mit verhinderten Schoolshootern, also die festgenommen wurden. Und dann halt in einer, ja, der forensischer Psychiater ist er. Hierbei handelt es sich um, also bei diesen paranoid-schizoid-narzisstischen Persönlichkeitsstörungen, handelt es sich um psychische Mechanismen, die das sehr frühe, beginnende psychische Leben im Säuglingsalter prägen. Also das ist eine Idee in der Psychoanalyse, dass in sehr frühe Erlebnisweisen des Säuglings, da ist es sozusagen vollkommen normal, paranoid, schizoid, narzisstische Schwankungen und Konflikte zu haben, ne, weil es noch überhaupt nicht so eine, also so paranoide Züge zum Beispiel, weil es noch überhaupt keine abgegrenzte Persönlichkeit gibt. Was ist innen, was ist außen, ist da eine Bedrohung außen oder kommt die aus mir selbst, unklar ist. Das müssen wir, glaube ich, nicht im Detail diskutieren. Die Idee ist auf jeden Fall, die Möglichkeit solcher psychischen Mechanismen hat jeder Mensch. Das gehört zur Grundausstattung, die hat jeder Mensch in der frühen Kindheit oder im Säuglingsalter erlebt. Und später werden diese Mechanismen weitgehend aufgegeben, aber verschwinden nie ganz. Die Idee ist nun, dass im Licht des kulturellen Script-School-Shooting zurückgegriffen werden kann auf diese frühen Bewältigungsmechanismen. So ist es dann den Schoolshootern möglich, den anderen die Selbstzweifel zuzuschreiben, die die depressive Lösung der narzisstischen Spannung auszeichnet. Und der Jugendliche reinigt sich dann im Licht eines tatsächlich kompensatorischen Narzissmus von allem Schlechten. So als würde er sagen, die, nicht ich, sagen, ich sei ein Versager. Strukturell paranoid werden nun zum Beispiel die Lehrerinnen als Verfolgerinnen empfunden. Also ne, die Idee ist, da sind schon reale Kränkungserfahrungen, da sind reale Probleme, inwiefern die sich durch Änderungen von Schulkultur, denen sich abhelfen lässt, ist sicherlich eine wichtige Überlegung. Aber noch, also mindestens genauso interessant wie die Kränkungen selbst, ist die Frage, wie werden diese verarbeitet? Schoolshooter entwerfen in ihren jugendlichen Identitätsfindungsprozessen somit eine autobiografische Sinngebung, in der sie nicht als selbstverantwortliche Versager, sondern als unschuldige Opfer dastehen, das nun für Rache und Gerechtigkeit zu sorgen hat. Dabei finden sich reale Kränkungen und Hänseleien, hatte ich gesagt, Erlebnisse des Scheiterns und Versagens als Anknüpfungspunkt genug. Aber die Selbstinszenierung als ausschließlich passives Opfer ist meines Erachtens nicht realitätsgerecht. Die Alternative, sich als selbstverantwortlicher Versager zu empfinden, ist natürlich auch nicht besonders reizvoll, sondern es wäre halt eine depressive Lösung. Und eine Lösung, die eventuell über politische Vorstellungen geleitet, dann gesellschaftliche Zustände kritisiert, die für diese Kränkungen sorgen, steht eventuell nicht zur Verfügung in Kleinstädten. Die Anhänger der Revolution lösen die narzisstische Spannung einseitig auf. Jede Anpassung von ihnen wird als Gefahr erlebt, als Kontaminierung ihres wahren Selbst. Die Selbstverwirklichung schlägt um in selbstverfallene Kommunikationsunfähigkeit, die an der Umwelt nur noch die eigenen Projektionen wahrzunehmen vermag. Die Fantasiewelten überlagern schließlich die Realitätskontrolle, bis die Wahrnehmung wahnhaft wird. Dies muss aber nicht zu einer chronischen Psychose führen. Auch Langman hatte ja schon darauf hingewiesen, dass es sich oftmals nur um einen punktuellen Realitätsverlust handelt. Also ich will nicht sagen, Schoolshooter sind verrückt, in dem Sinne, dass sie schizophren sind, paranoide, schizophrene Symptomatiken zeigen. In einigen Punkten ihrer Realitätsinterpretation aber schon. Frühkindliche Erziehungserfahrungen, die Eisenberg so betont hat, die zu Fixierungen paranoid-schizoider Mechanismen führten, vermögen diesen Umgang mit den Erlebnissen von Kränkungen sicherlich näher zu legen. Es ist aber nicht von Erziehungsdefiziten unmittelbar auf spätere Charaktereigenschaften oder gar die Taten zu schließen. Ich will diese Überlegungen nun zum Schluss noch am Beispiel des School-Shooters von Emstetten, Sebastian Bosse, verdeutlichen. Ja, Sebastian Bosse lief am 20.11.2006 in seiner ehemaligen Schule. Nee. Ach so, das ist nochmal, das ist egal. Das war nochmal so eine Website, die sich nochmal, die dieses Nobodies became Somebodies, also dieses, die Ausgegrenzten, denen bleibt im Prinzip nur diese Tat übrig, um Anerkennung zu bekommen, teilt. Das ist die Geschwister-Scholl-Realschule in der nordrhein-westfälischen Kleinstadt Emstetten, wo Sebastian Bosse ein School-Shooting gemacht hat. Er lief dort im Alter von 18 Jahren amok. Mit einem dunklen Trenchcoat bekleidet, unter dem er zwei Vorderladerwaffen und ein Kleinkalibergewehr verbarg, betrat er das Schulgelände, schleuderte einer Lehrerin, die ihn entdeckte, einen Rauchtopf ins Gesicht, zündete auf dem Schulhof einen weiteren, er hat sich selbst so zu Rauchbomben gebastelt, sowie eine Rohrbombe und schoss wahllos auf Schülerinnen und den Hausmeister. Im Schulgebäude selbst zündete er weitere Bomben und verletzte Schülerinnen durch Schüsse. Anschließend tötete er sich selbst. Seine Tat hat zwar keine Toten, aber 37 Verletzte, 5 durch Schüsse auch lebensgefährlich verletzte Opfer hinterlassen. Sebastian Bosse hatte dafür gesorgt, dass umfangreiche Kopien aus seinen Tagebüchern, aber auch kleine selbstgedrehte Videos, ein Abschiedsvideo und anderes Material der Öffentlichkeit nach seiner Tat zugänglich sein werden, indem er sie direkt vor seinem Amoklauf ins Internet stellte. Er rechnete damit, nach seiner Tat in den Medien als Konsument von Computerspielen und Gewaltfilmen abgestempelt zu werden. Zitat Sebastian Bosse: Niemand wird auch nur einen Gedanken daran verschwenden, dass sich ein verzweifeltes Kind seinen Namen zurückholen wollte. Zitat Ende. Und dies wollte er halt verhindern. Dafür wollte er sorgen, dass seine Wahrnehmung der Motivation für die Tat wahrgenommen wird und nicht gesagt wird, ach, der hat nur zu viele Computerspiele geguckt. Sebastian Bosse stammt aus einer unauffälligen Mittelschichtsfamilie mit zwei jüngeren Geschwistern und einer mit im Haus lebenden Großmutter. Insgesamt bot die Familie ein Idealbild von Kleinstadtnostalgikern. Emstetten ist auch ein kleines Ort, ein kleiner Ort. Das hat die Journalistin Geipel sehr schön charakterisiert. Deshalb lese ich das mal vor, das Milieu, aus dem er kommt. Das rote Backsteinhaus der Familie Bosse, von den Großeltern kurz nach dem Krieg aus eigener Kraft erbaut. Ein richtiges Generationenhaus. Unten die Großeltern, der Großvater war 2 Jahre vor der Tat gestorben. Oben die Kinder und Enkel, 2,5 Stockwerke. Im Garten Buchsbaum und Nussbaum. Onkel, Tanten, Nichten, Neffen, alle leben sie in nächster Umgebung. Man weiß voneinander, gehört zusammen. Sebastian Bosse, Jahrgang 1988, ist der älteste Sohn des beliebtesten Postbeamten der Stadt. Der jüngere Bruder geht auf die Geschwister-Scholl-Schule, die Schwester aufs Gymnasium. Der Vater sei einer, der sich nicht schone, heißt es im Ort. Darüber hinaus ist er leidenschaftlicher Fußballspieler und noch leidenschaftlicherer Jogger, sowie zweifacher Schützenkönig. Die Mutter war Hausfrau. Also, ja, ein Idealbild von Kleinstadtnostalgikern, habe ich es genannt. Die sind integriert in die städtische Gesellschaft. Ja. Sebastian Bosse ist von Familienangehörigen, Mitschülern und Kolleginnen und Kollegen als, Zitat, zurückgezogen und introvertiert, mit einem ausgeprägten Interesse in Bezug auf Waffen charakterisiert worden. Er war aber keineswegs ohne soziale Kontakte, sondern gründete sogar ein Airsoft-Team, dem ungefähr 20 männliche Mitglieder angehörten. Airsoft, wer das nicht weiß, ich muss das auch nachgucken, ist so ein Spiel, wo man sich als Soldat verkleidet und mit sehr täuschend echt aussehenden Gewehren so Plastikkügelchen verschießt, die dann, wenn man jemanden trifft, einen roten Fleck machen. So, also ist sowas wie Räuber- und Gendarmspielen für Erwachsene. Seine Freizeit verbrachte er ansonsten zu großen Teilen, das wurde polizeilich natürlich alles genau recherchiert, tatsächlich mit dem Spielen des Ego-Shooters Counter-Strike und tatsächlich auch dem Konsum gewalthaltiger Videospiele, was aber was in dem Alter aber auch wirklich nicht ungewöhnlich ist. Ihnen entnahm er durchaus auch Modellvorlagen. Sein Kleidungsstil divergierte zwischen Camouflage-Militärkleidung bei den Airsoft-Spielen. Das ist ein bisschen unscharf. Ne? Also man findet im Internet halt gerade auf so Seiten von Anhängern der Rapvolution zahlreiche Bilder von ihm, die halt selbst auch reingestellt hatte ins Netz. Die Seiten wurden dann natürlich polizeilich schnell gesperrt, aber im Internet wird das natürlich trotzdem weitergetragen. Also ja, militäranalog, ne, wie ein Soldat. Das RX ist sein Spitzname, mit dem er im Netz sich immer vorgestellt hat, Resistant X oder halt RX. Genau, Camouflage, Militärkleidung. Ja, und einer an den Film Matrix erinnernden Aufmachung mit Trenchcoat und Sonnenbrille. Sebastian Bosse musste zweimal eine Klasse wiederholen, die siebte und die achte, schloss die Realschule aber mit der Fachoberschulreife und guten Noten erfolgreich ab. Zur Zeit seiner Tat jobbte er in einem Baumarkt, die Schulzeit war schon vorbei, er war nicht mehr auf der Schule, er hatte den Abschluss schon gemacht. Sein Berufswunsch war eine Karriere bei der Bundeswehr. In seinem Tagebuch, und jetzt komme ich zu den Aufzeichnungen von ihm, schilderte er eine lähmende Angst vor anderen Jugendlichen. Zitat Sebastian Bosse. Also lange vor der Tat, das ist 2 Jahre vor der Tat, 3 Jahre vor der Tat. Ich bin in der Lage, eine Schießerei zu meistern, aber wenn ich, ne, da bezieht er sich sicherlich auf dieses Airsoft-Spielen, aber wenn ich einen von den Arschlöchern sehe, bin ich wie gelähmt. Ich laufe die Straße entlang und sehe welche von der Sorte, jugendlich, Hip-Hop, Feind. Und ich bekomme wahnsinnige Angst. Ich kann mich nicht mehr richtig bewegen und mir bleibt ansatzweise die Luft weg. Meine Beine beginnen zu zittern und ich hätte es nicht geschafft, davon zu laufen, weil ich nicht einen Fuß vor den anderen setzen kann. Wenn sie einen dann ansprechen, kann ich nicht klar denken. Es kommt keine oder eine sinnlose Antwort. Zitat Ende. Waffenbesitz und die Fähigkeit, eine Schießerei zu meistern, die er beim Airsoft-Spielen trainiert, werden für ihn zur Methode, sein Ohnmachtsgefühl zu kompensieren. Das lässt sich an verschiedenen anderen Episoden zeigen, die er auch im Tagebuch schildert, wo er zum Beispiel dann andere Jugendliche, gibt es eine Episode, mit einer Pistole bedroht, also mit einer Schreckschusspistole, eine richtige hatte zu dem Zeitpunkt noch nicht, bedroht und sich da dann stark fühlt. Die Hilfe anderer, die ihm durchaus zuteil wurde, hat er kaum bemerkt. Sie führte nicht zum Aufbau eines Sicherheitsgefühls. Als ein älterer Schüler, und das ist tatsächlich ein krasser Mobbingfall, der einzige, den er erzählt, als ein älterer Schüler einen mit einem Feuerzeug erhitzten Schlüssel auf seinen Arm presste, wurde dieser Vorfall von der Schule durchaus intensiv verfolgt. Also von der Schulleitung wurde der Tat zur Anzeige gebracht, der betreffende Jugendliche musste zum Schulpsychologen und das Jugendamt hat ihn anschließend überwacht. Sebastian Bosse legte seinerzeit, was ihm damals dann auch angeboten wurde als Reaktion auf dieses Erlebnis, einen Besuch des Schulpsychologen allerdings ab. Also der war nicht in psychologischer Beratung. Ohnmächtig machte ihn die Unfähigkeit, sich zu wehren, aber auch diejenige Hilfe und Zuneigung anzunehmen. Insgesamt zeichnen sich seine Selbstzeugnisse durch eine umfassende Beziehungslosigkeit aus. Freundinnen, Eltern und Geschwister werden in den Tagebüchern kaum erwähnt oder gar nicht, bleiben sehr blass. Andere Gleichaltrige und die Lehrerinnen, Lehrer tauchen nur als Bedrohung auf. Sebastian Bosse sah einen kompromisslosen Entscheidungszwang zwischen Selbstverwirklichung und Anpassung, der ein Miteinander verhinderte. Nochmal ein Zitat von ihm. Jemand wird geboren, hat 6 Jahre lang ein schönes Leben, wird dann aber eingeschult. Dann hat er unbewusst eine Wahl zu treffen. Bleibe ich, wie ich bin, oder passe ich mich den anderen an? Genauer gesagt, bleibe ich stark oder werde ich zum Verräter meiner selbst? Hat man sich nun dafür entschieden, standhaft zu bleiben, wird man ausgelacht. Zitat Ende. Schulische Sanktionen gegen ihn erzeugen ungehemmte narzisstische Wut und entsprechende sadistische Fantasien gegen die Lehrerinnen und Lehrer, die er in seinem Tagebuch sehr intensiv schildert. Demütigende, Hilflosigkeit und wuterzeugende Erfahrungen waren aber auch helfende Gesten, wie die Zärtlichkeiten einer Freundin. Noch ein Zitat von ihm, etwas länger, weil ich das sehr prägnant finde, weil es auch zeigt, durchaus die soziale Eingebundenheit auch von Bastian Bosse. Gestern 1. Mai gefeiert bei Heidmann. Meine Fresse, was für ein Tag. Zuerst haben wir alles aufgebaut, unten auf der Kuhwiese. Ja, also es ist ja, so kleinstädtisch-dörfliches Milieu. Später kamen dann Tini, Nathalie und Nadine. Irgendwie lag ich auf einmal auf der Bank und konnte so gut wie nichts mehr. Irgendwer, ich vermute mal Alex, hat mich dann darunter gestoßen und dann haben mir welche Bier über meinen Kopf und meinen Körper gekippt. Ich blieb zunächst liegen mit dem Gedanken, dass die jeden Moment aufhören. Fehler. Jedenfalls war es dann irgendwann zu viel, bin aufgestanden und nach oben auf die Straße gegangen. Später war ich im Wald. Dann kamen Nathalie und Christine hinterher. Ich war stur, bin in den Hochsitz gegangen. Eine Flasche Wollbring Yoshi, das ist so ein Fruchtlikör, in der Hand. Die beiden haben sich ein paar Mal entschuldigt. Ich forderte sie öfters auf zu gehen. Als sie später weg waren, bin ich Idiot aus dem Hochsitz gesprungen in ein Brennnesselbeet. Mein Rücken und meine Arme schmerzten. Dann habe ich irgendwelche Lieder gesungen und den Schmerz unterdrückt. Nach einer Weile bin ich zurück durch den Wald in den Container. Nadine muss mich gesehen haben, denn die kam hinterher. Ich war froh, dass ich mit ihr alleine war. Sie redete die ganze Zeit auf mich ein, streichelte meinen Bauch und wartete darauf, dass ich was sage. Und was mache ich? Ich sage ihr, sie sollte aufhören, weil ich in dieser Bude zu viel schwitze. Sie meinte darauf, dass dies egal sei. Sie ging raus. Ich versprach, dass ich nachkomme, tat ich aber nicht. Sebastian Bosse reagiert auf dieses Erleben seiner Unfähigkeit zur Beziehungsaufnahme zunächst spontan autoaggressiv. Zitat, ich wartete kurz, dann ging ich auf die Treppe, guckte kurz auf die Wand vom Ziegenstall und rannte los. Auf diese Wand zu, fiel anschließend um. Ein paar kamen angerannt. Lars war als erster da, ich fragte, ob ich tot sei. Ich kann jetzt nicht sagen, was ich mir dabei gedacht habe. Vielleicht hätte ich nicht so viel Roten trinken sollen. Sebastian Bosse weiß nicht, warum er sich nicht wehrt und sich nicht helfen lässt, warum er die Entschuldigungen zurückwies und die ersehnten Zärtlichkeiten. An anderer Stelle im Tagebuch schreibt er von Nadine als dem einzigen Menschen, den er liebt, und die ersehnten Zärtlichkeiten ablehnt. Er reagiert affektiv selbstbestrafend, warf sich aber kognitiv nichts vor, außer vielleicht zu viel Alkohol getrunken zu haben. So blieb er in seiner Selbstwahrnehmung ohne problematisierbare Eigenschaften und Verhaltensweisen. Nach der spontanen autoaggressiven Reaktion richtet er denn auch selbstmitleidig die Aggression nach außen. Zitat, ein paar Tage später, mit Nadine geht's auch nicht voran. Schuld ist doch nur diese kranke Hip-Hop-Musik, die sich die Kiddies alle mal reinziehen. Da muss man doch geistig Kürre im Kopf werden und nur noch Scheiße erzählen. Die Wut auf das eigene Versagen und der Neid auf die Glücklicheren wandelte sich so in sadistischen Hass letztlich auf die begehrten Objekte. Die sehr drastischen Tagebuchschilderungen seiner Gewaltfantasien finden sich, wie gesagt, in diesem Buch Die Columbine-Erben von Christoph Tschumelda. Die muss ich jetzt, glaube ich, nicht verlesen. Am Abend vor seinem versuchten Massaker, er schrieb nun auf Englisch, um die weltweite Verstehbarkeit seines Tagebuchs sicherzustellen. Er schreibt das ja schon im Gedanken, das wird er dann veröffentlichen. Und damit wird er in diesen quasi in dieses Pantheon der großen School-Shooter eingehen, mit Eric Harris und Dylan Klebold und so. Am Abend vor seinem versuchten Massaker wird er sich dann als derjenige, der Annäherungen aus freiem Entschluss zurückgewiesen habe, inszenieren. Zitat, I never had a girlfriend, I never kissed a girl. But wait, there was this wannabe gothic chick, don't like these, but I was drunk, so fuck that. Zitat Ende. Diskursive Versatzstücke, das ist interessant, aus dem Bereich der neuen sozialen Bewegungen, tauchen als Sinnstiftungsmuster in seinen Selbstbeschreibungen und Anklagen auch immer wieder auf. Ihre Aneignung blieb aber realitätsungemessen. So etwa, wenn er schrieb, Zitat, wir leben in keiner Demokratie, wir sind auf dem besten Weg zu einer Diktatur. Nehmen wir nur mal die KZs der Nazis, das ist derselbe Fick wie die Gefängnisse. Wer kam in die Lager? Die sogenannten politischen Gegner. Und wer kommt in die Gefängnisse heutzutage? Die sogenannten politischen Gegner. Du bist doch schon deren Gegner, wenn du auf dem falschen Parkplatz stehst. Dann zwingen sie dich, Geld zu zahlen. Scheiße, ich darf parken, wo ich will. Demokratie gleich Volksherrschaft. Scheiße, wo herrscht denn hier bitte das Volk? Alle 4 Jahre vielleicht, wenn wir die Wahl haben zwischen Scheiße, Scheiße und richtig Scheiße. Dieses Fascholand braucht Revolten und Straßenkämpfe. So lange, bis die Drecksregierung gestürzt ist. Direkt anschließend an diese Passage folgt aber jetzt kein Plädoyer oder eine Utopie für Toleranz, Solidarität, bessere Gesellschaft, sondern die Vision einer Welt, in der jeder Einzelne gewaltsam versucht, sich durchzusetzen oder stirbt. Im Prinzip das Extrem der schulischen Sozialordnung, unter der Sebastian Bosse selbst gelitten hat. Zitat, gibt jedem eine Waffe und die Probleme unter den Menschen lösen sich ohne jegliche Einmischung Dritter. Wenn jemand stirbt, dann ist er halt tot. Und? Der Tod gehört zum Leben. Kommen die Angehörigen mit dem Verlust nicht klar, können sie Selbstmord begehen. Niemand hindert sie daran. Zitat Ende. Verbreiteten Ressentiments folgend gelten ihm bestimmte Gruppen dabei von vornherein als lebensunwert. Auch nationalistisches, rechtes, rechtsextremes Gedankengut war seiner Haltung kompatibel. Auch da sucht er sich Sinnstiftungsmuster, die seinem Hass ein Ziel bilden, geben. Nochmal ein Zitat. Den Begriff Türken benutze ich für alle Hip-Hop-Muchels und Kleingangster. Sie kommen nach Deutschland, weil die Bedingungen bei ihnen zu Hause schlecht sind, weil Krieg ist. Und dann kommen sie nach Deutschland, dem Sozialamt der Welt, und lassen hier die Sau raus. Sie sollten alle vergast werden. Zitat Ende. Also ich finde, hier kann man, oder warum ich das erzähle, ist, weil man hier so schön meines Erachtens seine Suchbewegung nachvollziehen kann, wie er sucht nach Sinnstiftungsmustern, nach Interpretationen, wie er Kränkungserfahrung, Leiterfahrung in der Schule verarbeiten kann, findet da aber nichts Adäquates. In der Rapvolution schließlich findet er ein umfassendes Sinnstiftungsmuster. Intensiv sucht er im Internet nach Berichten über vorherige School-Shootings, legte selbst eine Homepage mit Informationen zu den School-Shootings von Erfurt und Littleton an und identifizierte sich idealisierend mit Rap und Wodka. Die Seite gibt es leider wirklich nicht mehr. Sebastian, oder was heißt leider, also sie existiert nicht mehr. Sebastian Bosse sah sich nun als Teil der Rapvolution und entwickelte den Plan, selbst ein School-Shooting zu begehen. Er erhob sich nun zum Gott, der gegen die ganze Welt kämpft. I wasn't a human anymore, I was godlike, sagt er in seinem Abschiedsvideo, das man sich bei YouTube angucken kann. Seine Selbstwahrnehmung war nun gänzlich auf das Oszillieren zwischen Opfer und Heldenhaftigkeit verengt. Etwas zwischen Gott und abgefuckter Loser schien es für ihn nicht mehr zu geben. Ohne Selbstidealisierung war er am Boden zerstört. Dabei war der Faktor, der zwischen dem einen und dem anderen entschied, die Fähigkeit, sich gewaltsam zu rächen. Aus seinem Abschiedsvideo: They punched me, they spit on me, they knocked me down, they laughed on me and I will shoot them. Die Rapvolution ermöglichte es ihm, die narzisstische Kränkung in radikaler Weise umzudrehen, den Neid und die Autoaggression unsichtbar zu machen und sich über die anderen hinauszuheben. Er war nun derjenige, der sich grandios selbst verwirklicht, der einzige Nichtversager. Als Versager galten ihm nun die Jocks, ein Begriff, den er Eric Harris und Dylan, ein Begriff von Eric Harris und Dylan Klebold, für diejenigen, die sich anpassen und Erfolg haben. Sebastian Bosse entschied sich für das Selbstbleiben ohne Berücksichtigung der Umwelt, an die anzupassen und auf die einzulassen, ihn, wie er fürchtete, sein Selbst kosten würde. Die einzige Form, die ihm so blieb, um die Anerkennung durch die anderen zu suchen, war ihre Ermordung als apokalyptische Selbstverwirklichung. Schon 2 Jahre vor seiner Tat schrieb er in das Tagebuch in Großbuchstaben: In eure Blutlachen werde ich meinen Namen schreiben. Die Rapvolution bot ihm nicht nur eine Sinnstiftung, sondern auch ein Verhaltensmodell. Ein letztes Zitat: Ich will, dass sich mein Gesicht in eure Köpfe einbrennt. Ich will nicht länger davonlaufen. Ich will meinen Teil zur Revolution der Ausgestoßenen beitragen. Ich will Rache. Zitat Ende. An dem so entwickelten Selbstbild als rächender Gott gegen die verachtenswerten Versager, die mit der Masse schwimmen, hielt Sebastian Bosse krampfhaft fest. Zum Zeitpunkt seines School-Shootings hatte er, wie gesagt, die Schule schon längst verlassen. Ein neuer Lebensabschnitt in einer anderen sozialen Umgebung, in dem Fall der Bundeswehr, da könnte man sich natürlich überlegen, ob das viel besser ist, stand ihm bevor. Also eigentlich war es ja gerade eine Zeit von biografischem Umbruch, eine neue Phase stand bevor. Doch er blieb der Rapvolution-Identität, die ihm grandiose narzisstische Befriedigung gewährte, treu, ja, fuhr zu seiner Schule zurück und beging dort halt ein School-Shooting. Ja, ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.